Das war der dritte Teil der Kriminalreihe »Die schwarze Kerze« von Edward Boyd. Es sprachen Steve Gardiner, Hans-Jörg Felmy, Delia DeVar, Nicole Heesters, Jimmy Morton, Horst Michael Neuze, Wilfried Morton, Hans Kaninenberg, Lindy Marshall, Helga Zekra, Inspektor Gordon, Werner Runzhagen, Alte Dame, Grete Wurm, Romilly Foster, Wolfgang Reichmann, Kleiner Mann, Heinz Schacht, Bill Williams, Jaromir Borek, Eugene McInnes, Fritz Leo Lierz. Die Regie hatte Gustav Burmeister. Den vierten Teil dieser Kriminalreihe hören Sie am kommenden Samstag, dem 23. Mai, um 21 Uhr, ebenfalls im zweiten Programm.